Jahwe aber erwiderte Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, von starker Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und von starker Hand gezwungen wird er sie aus seinem Lande treiben. Da redete Gott mit Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin einst als Gott, der Allmächtige, Abraham, Isaak und Jakob erschienen, aber unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht offenbart. Und ich habe mit ihnen sogar auch ein Abkommen getroffen, dass ich ihnen das Land Kanaan, das Land, in dem sie als Fremdlinge weilten, zu eigen geben wolle. Nun aber habe ich das Wehklagen der Israeliten über die Knechtung, die ihnen von den Ägyptern widerfährt, erhört und gedachte an meine Zusage. Sage daher den Israeliten, ich bin Jahwe, ich will euch erlösen von dem Frondienste, den ihr den Ägyptern leistet, und euch herausreißen aus eurer Sklavenarbeit und euch befreien mit ausgerecktem Arm und mit großartigen Macht erweisen und will euch zu meinem Volk erwählen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe, euer Gott, bin, der euch erlöst von dem Frondienst in Ägypten, und ich will euch in das Land bringen, das ich geschworen habe, Abraham, Isaak und Jakob zu verleihen, und will es euch zum Besitz geben, ich, Jahwe. Mose richtete dies den Israeliten aus, sie aber hörten nicht auf Mose, aus Kleinmut und weil sie so hart zu arbeiten hatten. Hierauf sprach Jahwe zu Mose also, geh hin und fordere den Pharao, den König von Ägypten, auf, er solle die Israeliten aus seinem Lande wegziehen lassen. Mose aber redete vor Jahwe also, haben die Israeliten nicht auf mich gehört, wie sollte denn der Pharao auf mich hören, zumal ich unbeholfen bin im Reden? Da redete Jahwe mit Mose und Aaron und ordnete sie ab an die Israeliten und an den Pharao, den König von Ägypten, um die Israeliten aus Ägypten wegzuführen. Dies sind die Familienhäupter ihrer Stammväter, die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, waren Hanoch, Palu, Hezron und Shami, dies sind die Geschlechter Rubens, und die Söhne Simeons, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Soha und Sol, der Sohn der Kanaaniterin, dies sind die Geschlechter Simeons. Und so hießen die Söhne Levis nach ihrem Stammbaum, Gerson, Kahat, Merari. Levi aber wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Gersens waren Libni und Simei nach ihren Geschlechtern. Und die Söhne Kahats waren Amram, Jesea, Hebron und Uziel. Kahat aber wurde 133 Jahre alt. Und die Söhne Meraris waren Mahili und Muse, dies sind die Geschlechter Levis nach ihrem Stammbaum. Amram aber heiratete Jochebed, seine Muhme, die gebar ihm Aaron und Mose. Und Amram wurde 137 Jahre alt. Und die Söhne Jezias waren Korah und Nefik und Sichri, und die Söhne Uziels, Misael, Elzaphan und Sitri. Aaron aber heiratete Eliseba, die Tochter Aminadabs, die Schwester Nahasons, die gebar ihm Nadab und Abihu, Eliasa und Itamar. Und die Söhne Korahs waren Assir, Elkana und Abiasaph, dies sind die Geschlechter der Korahiter. Eliasa aber, der Sohn Aarons, heiratete eine der Töchter Putziels, die gebar ihm Pinehas, das sind die Stammhäupter der Leviten nach ihren Geschlechtern. Das waren Aaron und Mose, denen Jahwe befahl, führt die Scharen der Israeliten aus Ägypten hinweg. Das waren die, welche dem Pharao, dem Könige von Ägypten ankündigten, dass sie die Israeliten aus Ägypten wegführen würden, Mose und Aaron. Als nun Jahwe mit Mose in Ägypten redete, da sprach Jahwe zu Mose also, ich bin Jahwe. Richte dem Pharao, dem Könige von Ägypten, alles aus, was ich dir sagen werde. Mose aber sprach vor Jahwe, ich bin ja unbeholfen im Reden, wie wird der Pharao auf mich hören?